1. Eine Gesetz beta Gesche S. Das Amnon, der Sohn Davids, sich in Thamer verliebte, die Skone Schwester Sains Halbruders Absalm war. 2. Amnon war über sein Gefühl für Thamer so verzweifelt, das Krank Word, das ein Jungfrau war und es ihm unmoglich schien, sich zu nahen. 3. Amnon hat jedoch einen Freund namens Jonadab, den Sohn von Davids Bruder Skymer, der als ein äußerst kluger und listiger Mann bekannt war. 4. Dieser fragte ihn, warum als König St. Jeden Morgen so elend osse, woraufhin Amnon gestand, das Thamer, die Schwester Sains Bruders Absalm, lieb. 5. Jonadab riet ihm, sich krank zu stellen, damit er den König bitten kann, Thamer zu schicken, in seine Gegenwart speisen zu zubereiten und in zu verkostigen. 6. Amnon folgte diesem Rat und legte sich nieder, als David ihn besucht, but a darum, das Thamer im Zwei Kuchen vor seinen Augen zu bereit. 7. David willigte ein und sandt ein Nachricht und Thamer, sie soll in das Haus ihres Bruders Amnon gehen, im ein Mahlzeit zu bereiten. 8. Thamer begab sich daraufhin zu Amnon, nietet tig in seine Gegenwart, buck die Kuchen und bereitet als vor, warend vim bet lag. 9. Als sie die Speisen serviert, weigert sich Amnon jedoch zu essen und befahl statt dessen allen Anwesenden, den Raum sofort zu verlassen. 10. Danach forderte Thamer auf, das Essen in das in ihr Gemach zu bringen, damit er es dort direkt aus ihrer Hand entgegennehmen kann. 11. Als sie im Dine Rang reichte, ergriff sie gewaltsam und forderte sie auf, sich zu ihm zu legen und mit ihm zu schlafen. 12. Thamer widerset sich und fleht ihnen, sie nicht zu enteren, da ein solche Schandtat in Israel absolut unüblich und verwerflich sei. 13. Sie argumentiert, dass sie ihr Schande niemals verbergen konnte als ein gottloser Frevler gelten word, weshalb belieber den König Erlaubnis bitten soll. 14. Amnon jedoch ignoriert ihr Einwand, überwältigte sie aufgrund seiner größeren Kraft und verwältigte sie schließlich. 15. Unmittelbar nach der Tat empfand Amnon einen extremen abschugigen sie, der sogar noch starker war als sein vorherige Leidenschaft, und befahl sofort zu gehen. 16. Thamer entgegnet, dass dies Vertriebung ein noch grosses unrecht sei als die Vorinschgangen Tat, doch Amnon weigert sich, zuzuhören. 17. Rief seinen Diener herbei und befahl ihm, die Frau hinauszuwerfen und die Tür hinter fest zu verriegeln. 18. Dasie ein langes Armelkleid trug, y es für jungfraulich Königsdoktor ablich war, ferti der Diener sie hinaus und schloss die Turab. 19. Thamer strut sich osche auf das Haupt, zeris praktiges gewanden jing mit den Handen über dem Kopf laut weklagen devon. 20. Bruder Absalm bemerkte ren Zustand und fragte sie, ob Amnon gewalt angetan habe, riet jedoch, vorest zu schweigen und die sash nicht zu hasen zu nemen. 21. Als König David von Dysen Erenissen Erfer, war zutiefst erzend, unternahm jedoch nichts gegen Amnon, da dieser sein erstgeborener Sohn war. 22. Absalm hingegen sprach kein einziges Wort mehr mit Amnon, weder im Guten noch im Bosen, da if einen tiefen Groll wegen der Enteirung seiner Schwester hegte. 23. Nach zwei Jahren verinstaltet Absalm ein Scharfschürfist in Bullhazer und lud dazu Elson des Königs ein, seinen Plan auszuführen. 24. Trat auch vor den Königen batten so seinen gesamten Hofstaat, in zu diesem Fest zu begleiten und in der Feiertail zu nehmen. 25. David lente die Einladung jedoch hofflich ab, Absalm kein unnotigen Kosten zu verursachen, obwohl dieser in beharrlich dazu drängte. 26. Daraufhin bat Absalm, das zu meines sein Bruder Amnon in begleiten dürf, worauf der König Zunach skeptisch fragte, warum gereid mitgen soll. 27. Da Absalm jedoch nicht lockerlies, gestattet David schließlich Amnon und allen anderen Prinzen, und dem fest in Ballhazer Tale zu nehmen. 28. Absalm befahl seinen Dienern, Amnon genor zu beobachten. Und in zu toten, so bald der Dirch den Wein berauscht und unversichtig geworden sei. 29. Die Diener führten den Befehl aus und ermordeten Amnon, woraufhin die übrigen Königssohn in Panik auf ihr Maultier stiegen und flohen. 30. Noch während sie auf dem Rückweg waren, erreicht David das Gerücht, dass Absalom Elsein son getötet habe und keine überlebt hat. 31. Voller Entsetzen zerriss der König sein Kleider und warf sich zu Boden, waren sein Diener ebenfalls ihr Gewander als Zeichen der Trauer zerrissen. 32. Jonadab jedoch griff ein und erklärt dem König, dass nicht all Prinzen tot seien, sondern nur Amnon, die Absalom dessen Mord sieht Tamas in Teirung geplant habe. 33. Erforderte den König auf, der falschen Nachricht keinen Glauben zu schenken, die ausschließlich Amnon der rasch Absalom zum Opfer gefallen sei. 34. Warend Absalom die Flucht ergriff, bemerkt ein Wachter ein Gross Grupp von Menschen, die sich auf der Straße von Horenheim dem Berg nahörten. 35. Jonadab weis den König darauf hin, dass dies die Zurückkehrenden Prinzen seien, womit sich sein Vorherige Osage als war erwies. 36. Als die Prinzen eintreffen, brachen sie in Lots Weinen aus, und auch der König und sein gesamter Hofstaat trauerten tief über den Verlust. 37. Absalom floh unterdessen zu Talmai, dem Sohn Amihuds, dem König von Gesur, waren David weiterhin seinen verstorbenen Sohn Amnon trauert. 38. Absalom blieb insgesamt 3 Jahre lang im Exil in Gesur, sich der Verantwortung für sein Tat zu entziehen. 39. Schließlich legte sich der Sohn des Königs, und begann sich nach Absalom zu sehnen, die er den Tod Amnons allmalig verarbeitet hat.